Niemals! Er ist ein einsamer Mensch. Ja, ja. Wie du ah, so. Das ist aber Tonfahrt auf dich. Heute gibt keine Läge. Ich ist bald zu Bett gehe. Auf Wiederhören. Gute Nacht.